Gebärdensprache. Gehörlose Menschen nutzen eine andere Sprache. Diese Sprache nennt man Gebärdensprache. Es gibt viele verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt. Eine ist die deutsche Gebärdensprache. Bei der Gebärdensprache werden die Hände, der Gesichtsausdruck und die Mundbewegungen zum Sprechen benutzt. Man nutzt nicht die Stimme, sondern bestimmte Bewegungen für Buchstaben, Wörter und ganze Sätze.